Abschnitt 1 von zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann. Wie der Struwwelpeter entstand. Dr. Heinrich Hoffmann, der Verfasser des Struwwelpeter, erzählt dessen Entstehung wie folgt. Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein ältester Sohn 3 Jahre alt war, ging ich in die Stadt, um demselben zum Festgeschenk ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der Fassungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter entsprechend schien. Aber was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen oder schlossen wie »Das brave Kind muss wahrhaft sein« oder »Brave Kinder müssen sich reinlich halten« etc. Als ich nun gar endlich ein Foliobuch fand, in welchem eine Bank, ein Stuhl, ein Topf und vieles andere, was wächst oder gemacht wird, ein wahres Weltrepertorium abgezeichnet war und wo bei jedem Bildfern säuberlich zu lesen war, die Hälfte, ein Drittel oder ein Zehntel der natürlichen Größe, da war es mit meiner Geduld aus. Einem Kind, dem man eine Bank zeichnet und das sich daran erfreuen soll, ist dies eine Bank, eine wirkliche Bank. Und von der wirklichen Lebensgröße der Bank hat und braucht ein Kind gar keinen Begriff zu haben. Abstrakt denkt dir das Kind noch gar nicht, und die allgemeine Wahrnehmung, du sollst nicht lügen, hat wenig ausgerichtet im Vergleich mit der Geschichte »Fritz, Fritz, die Brücke kommt«. Als ich damals heimkam, hatte ich aber doch ein Buch mitgebracht. Ich überreichte es meiner Frau mit den Worten, »Hier ist das gewünschte Buch für den Jungen.« Sie nahm es und rief verwundert, »Das ist ja ein Schreibheft mit leeren Blättern.« »Nun ja, da wollen wir ein Buch daraus machen.« Damit ging es aber nun so zu. Ich war damals, neben meinem Amt als Arzt der Irrenanstalt, auch noch auf Praxis in der Stadt angewiesen. Nun ist es ein Eigending um den Verkehr des Arztes mit Kindern von 3 bis 6 Jahren. In gesunden Tagen wird der Arzt und der Schornsteinfeger gar oft als Erziehungsmittel gebraucht. »Kind, wenn du nicht brav bist, kommt der Schornsteinfeger und holt dich.« Oder »Kind, wenn du zu viel davon isst, so kommt der Doktor und gibt dir bittere Arznei oder setzt dir gar Blutegel an.« Die Folge ist, dass wenn in schlimmen Zeiten die Doktorgerufen in das Zimmer tritt, der kleine kranke Engel zu heulen, sich zu wehren und um sich zu treten anfängt. Eine Untersuchung des Zustandes ist schlechterdings unmöglich. Stundenlang aber kann der Arzt nicht den Beruhigenden, Besänftigenden machen. Da half mir gewöhnlich rasch ein Blättchen Papier und Bleistift. Eine der Geschichten, wie sie in dem Buche stehen, sind rasch erfunden, mit 3 Strichen gezeichnet und dazu möglichst lebendig erzählt. Der wilde Oppositionsmann wird ruhig, die Tränen trocknen und der Arzt kann spielend seine Pflicht tun. So entstanden die meisten dieser tollen Szenen, und ich schöpfte sie aus vorhandenem Vorrate. Einiges wurde später dazu erfunden. Die Bilder wurden mit derselben Feder und Tinte gezeichnet, mit der ich erst die Reime geschrieben hatte. Alles unmittelbar und ohne schriftstellerische Absichtlichkeit. Das Heft wurde eingebunden und auf den Weihnachtstisch gelegt. Die Wirkung auf den beschenkten Knaben war die erwartete, aber unerwartet war die auf einige erwachsene Freunde, die das Büchlein zu Gesicht bekamen. Von allen Seiten wurde ich aufgefordert, es drucken zu lassen und es zu veröffentlichen. Ich lehnte es anfangs ab. Ich hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, als Kinderschriftsteller und Bilderbüchler aufzutreten. Fast wider Willen wurde ich dazu gebracht, als ich einst in einer literarischen Abendgesellschaft mit dem einen meiner jetzigen Verleger gemütlich bei der Flasche zusammensaß. Und so trat das bescheidene Hauskind plötzlich hinaus in die weite offene Welt und machte nun seine Reise. Ich kann wohl sagen um die Welt und ist heute seit 130 Jahren bis zur 100. Auflage gelangt. Von Übersetzungen ist mir bis jetzt eine englische, holländische, dänische, schwedische, russische, französische, italienische, spanische und eine portugiesische für Brasilien zu Gesicht bekommen. Ich muss dabei auch des sonderbaren Erfolges erwähnen, den das Büchlein anfangs in Frankfurt selbst hatte. In den ersten Monaten des Jahres 1846, nachdem der Struwwelpeter am vergangenen Christfest zum ersten Mal in die Kinderwelt getreten war, wurde ich oft von dankbaren Müttern oder entzückten Vätern auf der Straße angehalten, welche mich mit den Worten begrüßten. »Lieber Herr Doktor, was haben Sie uns für eine Freude gemacht? Ich habe da zu Hause ein 3-jähriges Kind, welches sich bis jetzt sehr langsam entwickelte und nun in ganz kurzer Zeit das ganze Buch auswendig weiß und ganz allerliebst hersagt. Ich versichere Sie, in dem Kinde steckt was.« Damals waren die Genies unter den Kindern ganz gemein geworden. Später sahen freilich die Leute ein, dass es nicht sowohl in den außergewöhnlichen Anlagen der Kleinen als in der glücklich getroffenen plastischen Diktion steckte. Trotzdem hat man den Struwwelpeter aber auch großer Sünden beschuldigt, denselben als gar zu märchenhaft, die Bilder als fratzenhaft, oft herb genug getadelt. Da hieß es, das Buch verdirbt mit seinen Fratzen das ästhetische Gefühl des Kindes. Nun gut, sortiere man die Säuglinge in Gemäldegalerien oder Kabinetten mit antiken Gipsabdrücken. Aber man muss dann auch verhüten, dass das Kind sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen und vier geraden Linien in der bekannten Weise zeichne und glücklicher dabei ist, als wenn man ihm den Laokoon zeigt. Das Buch soll ja märchenhafte, grausige, übertriebene Vorstellungen hervorrufen. Das germanische Kind ist aber nur das germanische Volk. Und schwerlich werden diese Nationalerzieher die Geschichte von Rotkäppchen, das der Wolf verschluckte, vom Schneewittchen, das die böse Stiefmutter vergiftete, aus dem Volksbewusstsein und aus der Kinderstube vertilgen. Mit der absoluten Wahrheit, mit algebraischen und geometrischen Sätzen, rührt man aber keine Kinderseele, sondern lässt sie elend verkümmern. Und wie viele Wunder umgeben denn nicht auch den Erwachsenen, selbst den nüchternsten Naturforscher? Dem Kinde ist hier alles wunderbar, was es schaut und hört, und im Verhältnis zum immer noch Unerklärten ist überhaupt die Masse des Erkannten doch auch nicht so gewaltig. Der Verstand wird sich sein Recht schon verschaffen, und der Mensch ist glücklich, der sich einen Teil des Kindersinnes aus seinen ersten Dämmerungsjahren in das Leben hinüberzuretten verstand. Meine weiteren Bücher der Art, König Nussknacker, Im Himmel auf der Erde, Bastian der Faulpelz, Prinz Grünewald und Perlfein entstanden aus derselben Absicht und aus derselben Ansicht. Immer aber ging ich von derselben Überzeugung aus. Das Kind erfasst und begreift nur, was es sieht. Aus der Gartenlaube, Jahrgang 1871, Nummer 46. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Elli, September 2010. Abschnitt 2 von Zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann. Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen. Wenn sie, ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen. Beim Spazierengehen auf den Gassen, von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. Siehe mal, hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder. Gasker Struwwelpeter. Die Geschichte vom bösen Friederich. Der Friederich, der Friederich, das war ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühle und Vögel tot, die Katzen litten große Not. Und höre nur, wie bös er war, er peitschte seine Gretchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Da mit der Peitsche zu sich schlich der bitterböse Friederich und schlug den Hund, der heulte sehr und trat und schlug ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friederich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein, und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein, das muß ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Minz und Maunz, die Katzen, erhoben ihre Tatzen, sie drohten mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. »Miau, miau, miau, miau, lass stehen, sonst brennst du lichterloh.« Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und licht. Es flackert lustig, knistert laut, grad wie es im Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohten mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. »Miau, miau, miau, miau, wirf's weg, sonst brennst du lichterloh.« Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kinn sogar. Und Minz und Maunz, die schreien ganz jämmerlich zu zweien, »Herbei, herbei, wer hilft geschwind, in Feuer steht das ganze Kind. Miau, miau, miau, miau, zu Hilf, das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, miau, miau, miau, wo sind die armen Eltern? Wo? Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. Die Geschichte von den schwarzen Buben. Es ging spazieren vor dem Tor ein Kohlbechraben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kaspar kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Möhrchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolaus mit seinem großen Tintenfass. Der sprach: Ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruh. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Mohr. Der Niklas wurde bös und wild, du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, beim Rock und West. Den Wilhelm und den Ludewig, den Kaspar auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kaspar Feuer rief. Bis über den Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolaus. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hinterdrein. Und hätten sie nicht so gelacht, so hätte Niklas sie nicht schwarz gemacht. Die Geschichte vom wilden Jäger. Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an, nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint und lief voraus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nas und wollte schießen tot den Has. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den wilden Jäger aus. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras, das alles sah der kleine Has. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Has ganz heimlich zu ihm lief. Er nahm die Flint und auch die Brill und schlich davon, ganz leis und still. Die Brille hat das Häschen jetzt sich selbst auf seine Nas gesetzt. Und schießen will's aus dem Gewehr. Der Jäger aber fürcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit: Zu Hilfe, Leut, zu Hilfe, Leut! Da kommt der wilde Jägersmann zuletzt beim tiefen Brünnchen an. Er springt hinein, die Not war groß, er schießt der Has die Flinte los. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetass. Die schoss das Häschen ganz entzwei, da rief die Frau: O wei, o wei! Doch bei dem Brünnchen heimlich saß des Häschens Kind, der kleine Has. Der hockte da im grünen Gras, dem floss der Kaffee auf die Nas. Er schrie: Wer hat mich da verbrannt? Und hielt den Löffel in der Hand. Die Geschichte vom Daumenlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort nun geht die Mutter und, wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab, mit der großen scharfen Schere. Hey, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Die Geschichte vom Suppenkasper. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Noch einmal fing er an zu schreien: Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien: Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, o weh und ach, wies der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien: Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Die Geschichte vom Zappelphilipp. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will, also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt und trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie's dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit: Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot, der Vater ist in großer Not, und die Mutter blicket stumm auf den ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Die Geschichte vom Hans Guck in die Luft. Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolkenschwalben schaut er aufwärts allenthalben, vor die eigenen Füße dicht, ja, das hat der Bursche nicht, also dass ihn jeder ruft, seht den Hans Guck in die Luft. Kam ein Hund dahergerannt, Hänslein blickte unverwandt in die Luft, niemand ruft, Hans, gib acht, der Hund ist nah, was geschah, Bautz bei Dautz, da liegen zwei, Hund und Hänschen nebenbei. Eins ging an Ufersrand, mit der Mappe in der Hand, nach dem blauen Himmel hoch, sah er, wo die Schwalbe flog, also dass er kerzengrad immer mehr zum Flusse trat, und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab kopfüber ganz, die Fischlein sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass, ei, das ist ein schlechter Spaß, Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen, und es freut ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, strecken das Köpfchen aus der Flut, lachen, dass man's hören tut, lachen fort noch lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Die Geschichte vom fliegenden Robert. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muß draußen herrlich sein, und im Felde patschte er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und Robert fliegt geschwind durch die Luft so hoch und weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit, an die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Elli, September 2010. Abschnitt 3 von Zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann. König Nussknacker und der arme Reinhold. Ein Kindermärchen in Bildern. Freut euch und lacht, dafür ist's gemacht. Großmütterlein erzählt. Großmütterlein sitze zur Sommerszeit im Garten an kühler Linde. Da blühen die Blumen weit und breit und nicken im leisen Winde. Die Sonne geht bald hinab zur Ruh, es summen die Bienen noch eilig. Die Vöglein singen ein Lied dazu, wisst es doch schön und heilig. Großmütterlein winkt, da kommen geschwind die Kleinen und knien daneben. Sie küsst auf die Augen in jedes Kind und lässt sich die Händchen geben. Du liebes, gutes Großmütterchen, du, wir bitten und betteln und quälen. Wir lassen dich wahrlich nicht eh in Ruh, du musst uns ein Märchen erzählen. Großmütterchen sprach, nun wohl es sei, ein neues erzähl ich euch heute. Ernst geht es und spaßig her dabei, jetzt still, ihr kleinen Leute. Da schweigt das Vöglein, die Biene setzt sich still in die Blume tief innen, die Kinder lauschen tief atmend jetzt, Großmütterlein will ihr beginnen. König Nussknacker und der arme Reinhold. Weihnachtszeit, o goldne Zeit, Bäume grünen weit und breit, wie in warmen Frühlingstagen, und die Kinderherzen schlagen in Beglückung, o wie fröhlich, in Verzückung, o wie selig. Schaut umher, es flimmern da, schaut umher, es schimmern da, kerzenhell in dunkler Nacht, augenhell in Funkelpracht. Denn es haben all die Gaben reich und glänzend sich enthüllt und die Brust mit Lust erfüllt. Dankend an der Eltern Arm drängt sich da der Kinderschwarm. Froher Jubel weit und breit, Weihnachtszeit, du goldne Zeit. Aber ach, nicht aller Orten ist der Tag in Fest geworden. Dort im Schnee die Hütte seht, wie sie so verlassen steht. Armut, Not und schwere Sorgen wohnen drin still verborgen. Mutterhand, so leis und lind, pflegt ein fieberkrankes Kind. Pflegt den einzigen lieben Sohn, schwer krank nach Tage schon. In dem engen stillen Raum grünt kein froher Weihnachtsbaum.

Auch die Katze und die Maus gingen heute leer nicht aus. Kätzlein hat Milch zu lecken, Mäuslein aber in den Ecken an dem Honigkuchen frisst, darauf ein M von Zucker isst. Und am Baum die Glocken klingen und die goldenen Vögel singen. Nicht grämen sollt ihr euch und sorgen, Gott sendet seine Engel aus. Wen er beschützt, der ist geborgen und Frieden wohnt in seinem Haus. Und heilend auf die tiefsten Wunden legt mild die Hand allemal und mitten in den trübsten Stunden trifft euch der Freude Sonnenstrahl. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Elli, September 2010. Ende von Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann.